Video über ihn der NDR-Sendung Extra 3 gelöscht wird. Den Haag. Europäische Polizeidienste haben in den vergangenen 4 Monaten eine Rekordmenge gefälschter Lebensmittel sichergestellt. Bei Durchsuchungen wurden mehr als 10.000 Tonnen und 1 Million Liter illegaler Produkte beschlagnahmt. Laut europäischer Polizeibehörde Europol kaufen Banden minderwertige Waren billig ein, versehen sie mit neuen Labeln und verkaufen sie dann mit hohem Profit weiter. Das Wetter in Bayern: in der Nacht vor allem im Norden Regen, im Süden aufklarend. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen im nördlichen Franken etwas Regen, sonst freundlich. An den Alpen Föhn, Höchstwerte 12 bis 23 Grad. Freitag wechselhaft und kühl, Samstag viel Sonne. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen jetzt das Krimi-Hörspiel Tabula Rasa von Pierre Frachet. Der 1933 geborene Autor war ein französischer Chansonsänger, Liedtexter und Schriftsteller. In seinem Hörspiel Tabula Rasa entwickelt ein Auftragsmörder einen raffinierten, fast perfekten Mordplan. Simon Lutz, ich muss Sie sprechen. Bitte schenken Sie mir ein paar Minuten. Ich habe keine Zeit. Ich brauche nur 10 Minuten, Madame. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist sehr wichtig für Sie. Tut mir leid, ich habe wirklich hier zu tun. Ich kann Sie leider nicht heran. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Mann sprechen. Und über Fabien Sorel. Ich glaube, es ist doch besser, ich komme herein. Sie sind reichlich selbstsicher. Aber ich bin nicht so leicht einzuschüchtern. Wenn Sie nicht sofort gehen, dann rufe ich mein Mädchen. Rufe Madame. Ich lasse mich noch viel weniger einschüchtern und Ihr Mädchen hat Ausgang. Aber keine Sorge, ich habe es nicht auf Ihr Leben abgesehen. Auch nicht auf Ihre Ehre als Frau, soweit sie noch unverletzt ist. Wenn Sie mich beleidigen wollen, dann gehen Sie lieber und zwar schnell. Ich beleidige Sie nicht, nein. Ich lasse nur durchblicken, dass ich weiß, wer Sie sind. Was wollen Sie denn? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe zu tun. Ich will Ihnen meine Dienste anbieten. Erpressung? Nein. Nein, nein, keine Erpressung. Mord. Was? Mord. Ich mache Ihnen das Angebot, Ihren Mann aus der Welt zu schaffen. Sie sind ja wohl geisteskrank. Nein. Schickst du meinen Mann? Nein. Ich bin überzeugt, dass er zu einer solchen Niedertracht fähig ist. Also gut. Erklären Sie Gilbert, dass er sein Geld umsonst ausgibt. Denn er bezahlt Sie ja doch. Nein, Madame, Sie irren sich. Jedenfalls ist Ihre Anspielung auf Fabien Sorel wirkungslos. Mein Mann ist im Bilde, dass es ihn gibt. Nein, das ist er nicht. Monsieur Sorel ist für mich nichts anderes als ein Tennispartner. Er leistet mir Gesellschaft am Strand. Und gelegentlich begleitet er mich auch ins Casino. Versuchen Sie doch nicht, mich ins Boxhorn zu jagen, Monsieur... Lutz. Monsieur Lutz. Ich betrüge meinen Mann nicht. Doch, Madame, das tun Sie. Nein. Gleich morgen früh werde ich Gilbert diese groteske Szene schildern. Damit sind Ihre Verdächtigungen ein für alle Mal erledigt. Monsieur Lutz, suchen Sie sich eine andere Frau, der Sie Ihr Taschengeld entlocken. Und lassen Sie mich in Ruhe. Nun machen Sie das sofort kommen, und zwar sofort. Ach, wissen Sie, im Allgemeinen führe ich ganz gern zu Ende, was ich angefangen habe, Madame Spinelli. Was erlauben Sie sich denn eigentlich? Ich habe mir 10 Minuten gesetzt, um Sie so weit zu bringen, dass Sie mich für die Ermordung Ihres Mannes bezahlen. Lassen Sie mir doch die Chance, diesen fetten Auftrag zu ergattern. Denn es handelt sich um einen fetten Auftrag und nicht, wie Sie eben gesagt haben, um ein Taschengeld. Nein, nein, ich verlange 200.000 Francs für meine Arbeit. Sie sind ja nicht normal. Sie haben einen Liebhaber. Und Ihr Mann weiß nichts davon. Und jetzt gehen Sie hinaus zum allerletzten Mal. Ihr Liebhaber heißt Fabien Sorel. Er wohnt Cap Tantibe, Rue de la Corniche 26. Sie besuchen ihn 3-mal wöchentlich. Dienstags, mittwochs und freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr oder bis 18.30 Uhr. Am letzten Mittwoch hat er sie in seinem Wagen nach Villefranche mitgenommen. Und er hat dort mit ihnen den Nachmittag verbracht. Dieser Wagen ist ein weißer TR4, Zulassungsnummer 8869, RT75. Ist das alles? Nein, nein, ich weiß noch mehr. Fabien Sorel ist 29 Jahre alt. Ja? Arbeitsloser Schauspieler. Gilt als perfekter Playboy, glückloser Spieler, allbekannter Gigolo. Seit 4 Monaten ist er für sie sehr viel mehr als ein Tennispartner oder Begleiter am Strand und im Casino. Er ist ihr Liebhaber. Ich fange langsam an, sie beinahe komisch zu finden. Ja? Entstanden Sie wohl, dass ich mich setze? Bitte. Erstaunlich, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, Sie haben einen originellen Vorwand gefunden, meine Bekanntschaft zu machen. Allerdings würde doch ein gewöhnlicher Frauenheld kaum ein perfektes Verbrechen für 200.000 Frauen anbieten. Madame, es gibt kein perfektes Verbrechen. Es gibt verfuschte Verbrechen und es gibt, passen Sie gut auf, natürliche Todesfälle. Jetzt würde mich doch interessieren zu erfahren, worauf Ihre kleine Komödie hinausläuft. Worauf? Aber Madame, darüber haben Sie zu entscheiden. Ich? Ja, Freiheit, Geld, Fabien Sorel. Ist angenehm, nicht wahr? Aber seien Sie doch mal ehrlich. Sehnt sich nicht jedes menschliche Wesen auf der Erde danach, in materiellem Wohlstand zu leben und geliebt zu werden? Früher oder später, Madame, werden Sie wählen müssen. Früher oder später. Und Sie werden sich entscheiden müssen, entweder das eine zu verlieren oder das andere zu opfern. Ich kann Sie dieser Wahl entheben mit einer ganz einfachen Lösung. Sie wird in der Sterbeurkunde von Gilbert Spinali Ihren Niederschlag finden. Ihr Zynismus ist beispiellos. Nein, nein, das ist kein Zynismus, das ist berufliche Abgestumpftheit. Wissen Sie, das ist wie bei Notaren oder bei Ärzten. Aber das gleiche Thema haben doch Sie und Ihr Liebhaber mit fast denselben Worten besprochen. Monsieur Lutz, Sie beginnen unverschämt zu werden. Machen Sie sich doch nicht die Mühe zu protestieren, Juliette. Ihr Verhalten mir gegenüber ist ganz richtig für den Fall, dass ich für Gilbert spionieren sollte. Skepsis vermischt mit Ironie, bleiben Sie dabei. Aber ich komme weder als Spion noch zufällig zu Ihnen. Auch nicht mit leeren Händen. Seit über 3 Monaten bereite ich schon diese Begegnung vor, mit wissenschaftlicher Akribie. Mit wissenschaftlicher Akribie? Ja, in der Sprache der modernen Ökonomie nennt man das Marktanalyse. Und diese Marktanalyse über mich hat sich also als vorteilhaft für Sie herausgestellt? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Sie sagen das mit einer solchen Gelassenheit, dass man Ihnen fast glauben möchte. Fast? Aha. Mir scheint, ich habe Sie noch nicht ganz überzeugt. Nein, das haben Sie nicht. Naja. Dann hören Sie mal zu. Am 23. vorigen Monats, das war ein Donnerstag, ist Ihr Mann wegen eines dringenden Geschäftes nach Paris gerufen worden. Ja, und? Ja, Sie haben ihn nur widerstrebend begleitet und nur, weil er darauf gedrungen hat. Seine Sekretärin hatte telefonisch kurz vor 12 Uhr mittags ein Zimmer mit Bad im Hilton reserviert. Und ein paar Minuten später belegte sie 2 Plätze erster Klasse für einen Flug der Air Inter, der Paris um 20.28 Uhr erreicht. Ihr Mann und sie sind gegen 21 Uhr im Hotel angekommen. Ihre Zimmernummer war 518. Woher haben Sie das? Ich war auch im Hilton. Wissen Sie, ich hatte da eine Mikroabhöranlage installiert. Ach so. Ja, ja, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Sie haben an diesem Abend viel gesprochen, Gilbert und Sie. Wissen Sie, Ihre Methoden sind widerlich. Ja, aber ich würde Ihnen vorschlagen, machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken. Ich bin daran gewöhnt. Ich habe meinen Widerwillen schon vor langer Zeit überwunden. Sie ekeln mich an, Monsieur Lutz. Ach, das geht schnell vorbei. Geld stinkt nicht. Und ich stelle für Sie eine Erbschaft dar, die sich nach Abzug aller Unkosten auf schöne 5 Millionen Francs belaufen wird. Ich höre Ihnen nicht einmal mehr zu. Nein, doch, Sie hören mir zu. Und ich interessiere Sie, Madame Spinali. Jetzt bin ich ganz sicher. Wollen Sie auch etwas über Ihren Aufenthalt in Genf hören? Es reicht. Na ja, gut. Dann lassen Sie uns jetzt zu der praktischen Seite der Dinge übergehen. In 2 Tagen, Montag um 18.30 Uhr, werde ich in der Bar des Hotels Majestic sein. Ich werde bis genau 20 Uhr auf Sie warten. Eine Minute nach 20 Uhr bin ich nicht mehr da. Nein, sagen Sie nichts. Ich gebe Ihnen 2 Tage, um über meinen Vorschlag nachzudenken. Wenn Sie Montag nicht zu der Verabredung erscheinen, dann werde ich wissen, dass Sie mein Angebot ablehnen und alles ist vorbei. Sie werden dann nie mehr von mir hören. Aber sollten Sie sich entscheiden, von meinen Diensten Gebrauch zu machen, Madame, dann werde ich Ihnen Punkt für Punkt die praktischen Modalitäten der Operation darlegen. Falls Sie meine Kundin werden, würde Gilbert Ihrer traulichen Gemeinschaft durch einen Unfall entzogen werden. Durch einen Unfall? Durch einen Unfall. Und dieser Unfall wird durch alle Umstände echt und natürlich erscheinen. Sie selbst bleiben völlig außer Verdacht, denn auch Sie werden Opfer dieses Unfalls sein. Ich? Ja, aber Sie nehmen keinen Schaden dabei. Schließlich biete ich Ihnen die beste Sicherheitsgarantie dadurch, dass ich nicht von Ihrer Seite weiche. So, das war's, Madame. Ah ja, noch ein letztes Detail. Sie werden mich in 2 Raten bezahlen. 1/4 im Voraus, am Abend vor dem festgesetzten Tag und 3/4 am Morgen nach diesem Tag. Madame, überdenken Sie alles. Überlegen Sie gut, ich erwarte Ihre Antwort. Montag 18.30 Uhr bis 20 Uhr, Majestic Bar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Montag vielleicht. Was wollen Sie von mir? Genau gesagt, Monsieur Lutz? Genau gesagt? 200.000 Francs. Wer sind Sie? Machen Sie kein Licht, Monsieur Spinelli. Was wollen Sie? Lassen Sie das Licht aus. Man könnte uns von der Straße her sehen. Machen Sie die Tür zu. Was soll das? Ich bin bewaffnet, Monsieur Spinelli. Und ich bin ein guter Schütze. Schließen Sie die Tür. Gehen wir in Ihr Büro. Da können wir Licht machen. Wer sind Sie? Mein Name ist Lutz. Simon Lutz. Ich werde bezahlt, um Sie zu töten von Ihrer Frau. Was soll das heißen? Ich werde von Ihrer Frau bezahlt, um Sie zu töten. Ich vermute, es handelt sich um einen Scherz. Ich finde ihn ausgesprochen dumm, sehr dumm. Ja, das wäre sehr dumm, wenn es ein Spaß wäre, zugegeben. Sie kennen meine Frau? Ja. Schon lange? Ich spioniere Ihnen beiden seit 3 Monaten nach. Ihr und Ihnen. Zu welchem Zweck? Zu dem Zweck, Ihnen Geld abzuzapfen. Sie sind eine reichlich merkwürdige Person, Monsieur Lutz. Also, Monsieur Lutz, meine Frau hat Sie bezahlt, mich umzubringen? Ja. Sie glauben wirklich, Sie können mir das einreden? Ja, das glaube ich. Na dann los. Versuchen Sie es. Ich sehe, Sie sind ein versierter Gegner, Monsieur Spinelli. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie zu schlagen. Komisch, Sie reden wie ein Schachspieler. Ich bin einer. Ach, ich auch. Ich weiß. 1961 haben Sie das Viertelfinale eines internationalen Turniers in San Remo erreicht. September 61. Woher wissen Sie das? Vom Telefon abhören. Ja, Sie haben es vor 10 Tagen in einem Gespräch erwähnt, das Sie aus Ihrem Büro mit einem Ihrer ungeduldigsten Gläubiger geführt haben. Mit Dr. Bachelet. Interessant. Dieser Anruf war Ihr letzter Versuch, ihn zur Einsicht zu bringen und Aufschub zu erlangen. Es war meine vergebliche Mühe. Am nächsten Morgen waren die ersten Klagen erhoben. Nicht schlecht für den Anfang. Schachspiel, Bachelet, die ersten Klagen der Gläubiger. Gut. Aber damit können Sie allenfalls einen Notariatsgehilfen oder einen unlauteren Bankkassierer verschrecken. Lassen Sie Ihre Hände flach auf den Arm lehnen, Monsieur Spinelli. Ich werde Ihnen sagen, wie ich die Lage sehe, Lutz. Bitte. Ich kann einen Mann in ein paar Sekunden beurteilen und ich täusche mich selten. Ich halte Sie für einen methodischen, entschlossenen und schlagkräftigen Typ. Wenn es Ihr einziges Ziel und Ihr einziges Interesse gewesen wäre, mich zu ermorden, hätten Sie es bereits getan. Ohne eine Unterhaltung anzufangen. Dazu sind Sie also nicht hier. Sie haben vollkommen recht. Stecken Sie die Pistole wieder in die Tasche und sagen Sie mir nur, was Sie mir zu verkaufen haben. Vielleicht bin ich ein Käufer, aber bisher ist es Ihnen noch nicht gelungen, mein Interesse zu wecken. Ich hoffe, Monsieur Spinali, Sie hängen nicht besonders an dem Kristallaschenbecher, der genau hinter Ihnen auf dem Tischchen vor dem Kamin steht. Was soll das? Sie sehen, ich habe nie geblufft, als ich sagte, ich bin ein guter Schütze. Dieser Revolver ist eine vollkommene Waffe. Und sie ist mit einem ausgezeichneten Schalldämpfer versehen. Ein Schuss macht kaum mehr Krach, als wenn man eine Flasche entkorkt oder den Deckel eines Feuerzeugs zuklappt. Bleiben Sie auf Ihrem Sessel. Ich will nur die Kugel aus der Kaminfassung rausholen. Besser, man hinterlässt keine verdächtigen Spuren. Was haben Sie damit beweisen wollen? Dass Sie gut treffen können? Na und? Sie haben gezeigt, dass Sie geschickt sind, mir nicht. Ich habe beweisen wollen, dass ich die Situation in der Hand habe, Monsieur Spinali. Und ich rate Ihnen, schlagen Sie sich jeden Versuch einer Gewaltanwendung aus dem Kopf. Als Beweis Ihrer Überlegenheit ist das nicht sehr eindrucksvoll. Ja, vielleicht nicht, aber ich habe auch noch eine bessere Methode. Sie ist gefährlicher und ich würde sie nicht bei jedem anwenden. Jetzt können Sie mich abknallen. Und Sie sind mich beinahe los. Sie brauchten meine Leiche nur an einen sicheren Ort zu schaffen oder sie von der Polizei abholen zu lassen. Kommissar Simonard kennt ja den Weg zu Ihrer Villa. Vielleicht können Sie ihn davon überzeugen, dass ich bei Ihnen eingebrochen habe, um Sie zu bestehlen. Dass ich Sie mit meiner Waffe bedroht habe und dass bei Ihrem Versuch, mich zu entwaffnen, der tödliche Schuss losgegangen ist. Es steht 2-1, dass die Polizei diese Erklärung akzeptiert. Klar, ihr Strafregister würde unter den gegebenen Umständen um eine böse Position wachsen. Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt. Jedenfalls warne ich Sie. Sie haben kein Recht, mich zu verfehlen. Wir sind keine 2 Meter voneinander entfernt. Wenn Ihre erste Kugel mich nicht trifft, Monsieur Spinali, dann lasse ich Ihnen nicht die Zeit, die zweite abzufeuern. Dann bin ich schon über Ihnen und habe Ihnen den rechten Arm gebrochen. Das ist schon besser, Lutz. Sie sind nicht ungeschickt. Nein. Manchmal bin auch ich ein guter Spieler, sogar in Geschäften. Ich weiß eine gute Arbeit zu schätzen, sei es auch die eines Lumpen. Ach, vielleicht sollte ich sagen, besonders die eines Lumpen. Man kann immer etwas lernen von einem intelligenten Gangster, wenn man genauso intelligent ist wie er und zum selben Fach gehört, natürlich. Was ich an Ihrem Manöver schätze, ist nicht das Risiko, dass Sie sich mir scheinbar ausgeliefert haben. Das ist Kino, guter Western, weiter nichts. Ich schätze Ihre Überlegung, dass das Risiko gleich null ist. Das zeugt für psychologisches Fingerspitzengefühl. Wenn Sie erlauben, konfisziere ich vorläufig Ihre Waffe. Ich stecke sie einfach in die Tasche. So können wir beide mit klarem Kopf besprechen, was sie zu mir führt. Wir sind uns einig. Mhm. Gut. Mit den Vorreden sind wir fertig. Kommen wir jetzt zur Hauptsache. Sie wollten mir etwas über meine Frau erzählen. Na, schießen Sie los. Ja. Ich bin Ihrer Frau zum ersten Mal vorige Woche begegnet. Es sind genau 4 Tage her. Und ich habe ihr direkt angeboten, für sie tätig zu werden. Ich erspare Ihnen jetzt die Einzelheiten unserer Unterhaltung. Ihre Frau verhielt sich anfangs recht zurückhaltend. Ich konnte sie jedoch von der Genauigkeit und der Vielfalt meiner Informationen über das Ehepaar Spinali überzeugen. Keine 20 Minuten später hatte sie meinen Vorschlag stillschweigend angenommen. Vorgestern, also Montag, haben wir uns wiedergesehen und der Handel wurde perfekt. Ja, das behaupten Sie. Ja, ich verlange ja gar nicht von Ihnen, dass Sie mir aufs Wort glauben. Nein, ich verstehe sogar, dass Sie skeptisch sind. Jedenfalls bemühen Sie sich, so zu erscheinen. Denn Sie wissen natürlich besser als ich, wie brüchig Ihre Ehe seit einiger Zeit ist. Hören Sie zu. Sie steht kurz vor der Scheidung. Und Sie haben diese Lösung bisher nur abgelehnt, weil Sie keine Möglichkeit sehen, noch nicht sehen zu verhindern, dass Ihre Frau dabei vorteilhaft abschneidet. Sie wünschen nicht so sehr wie eine Trennung, aber der Gedanke, dass Ihre Frau dadurch reich würde, ja, der macht Sie krank. Wenn ich zitieren darf, Sie sagten, es ist mein sehnlichster Wunsch, Juliette, von dir befreit zu werden. Aber ich schwöre dir, unsere Scheidung wird für dich kein gutes Geschäft. Lieber werde ich öffentlicher Unterstützungsempfänger, als dass ich für dich auch nur einen Franc Unterhalt ausspucke. Monsieur Spinelli, das sind Ihre eigenen Worte. Ich kann mich auf mein Gedächtnis so ziemlich verlassen. Diese Worte fielen am 23. vorigen Monats, gegen 23:30 Uhr abends in Paris, Hotel Hilton, Zimmer 518. Ja, entschuldigen Sie, aber ich hatte einige Wanzen in Ihrem Zimmer installiert und ich habe nichts von der ehelichen Bilanz versäumt, die Sie beide gezogen haben. Zwischen Juliette und Ihnen herrscht seitdem offener Krieg. Na ja, zugegeben. Na, fahren Sie fort. Ihre Frau hat einen Liebhaber. Ich habe eine Überraschung für Sie, Lutz. Der Liebhaber meiner Frau heißt Fabien Sorel. Er lebt seit Mitte des Sommers an der Côte d'Azur. Adresse Cap d'Antibes, Rue de la Corniche, 26, Alter 29 Jahre, Beruf, naja, sagen wir, halbprofessioneller Gigolo. Seit mehr als einem Monat weiß ich von ihm. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen Ihren Knüller verderbe, aber Ihre Enthüllung fällt flach. Der Knallfrosch ist nass. Und jetzt werden Sie mich Ihrerseits entschuldigen, aber Ihre Überraschung ist keine. Seit etwa 14 Tagen bin ich im Bilde, dass Sie von Sorel wissen. Ich hatte nämlich entdeckt, dass Sie einen Privatdetektiv auf die Spur Ihrer Frau gesetzt haben. Ja, ich will Ihnen sogar ein Geständnis machen. Nach dieser Entdeckung war ich drauf und dran, das Geschäft fallen zu lassen. Durch einen Privatdetektiv, Sie verstehen, verkümmerte dieser ganze Fall zu einem gutbürgerlichen Ehebruch. Aber zum Glück hat das Drama wieder an Bedeutung gewonnen, als sich bei Ihnen schwerwiegende finanzielle Probleme einstellten. Gerade in den folgenden Tagen sind Ihre finanziellen Verhältnisse in eine Sackgasse geraten. Ja, eine Sackgasse, Monsieur Spinelli, aus der nichts und niemand Sie wieder herausholen kann. Ausgenommen ich vielleicht, wenn Sie den Preis dafür zahlen. Oder Ihre Frau. Aber das nur als letzte Zuflucht, falls Sie meine Mitarbeit ablehnen. Denn es versteht sich ja von selbst, dass ich in letzterem Falle den mit Ihrer Frau Gemahlin abgeschlossenen Vertrag erfülle und infolgedessen wären Sie tot und Ihre Frau binnen weniger Tage Witwe. Und Sie, Monsieur Spinelli, werden dann auf einen Schlag alle Ihre Sorgen los. Hören Sie drauf, mich einschüchtern zu wollen, Lutz. Sie wissen genau, dass Sie damit kein Glück haben. Strengen Sie sich lieber an, um mich zu überzeugen. Bis jetzt ist Ihnen das noch nicht gelungen. Na nein? Sind Sie da ganz sicher? Und Sie? Zugegeben, wenn man sich auf den Standpunkt meiner Frau stellt, wäre Ihre Witwenschaft, wie Sie sagen, eine gute Lösung. Aber nur von Ihrer Sicht her. Wie Sie, machen Sie Fortschritte? Endlich ziehen Sie eine Möglichkeit in Betracht, die Sie eben noch skeptisch beurteilt haben. Ein kluger Mensch begnügt sich nicht mit dem Augenschein, er will die Hintergründe durchschauen. Ich kann Ihren letzten Zweifel mit einer greifbaren Tatsache beseitigen. Wenn Ihre Frau wirklich mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun hätte, dann erklären Sie mir bitte, warum und wie ich das hier in meinem Besitz habe. Moment, das ist doch dieses Biest. Das ist ein hübscher Schmuck, nicht? Mhm. Und ein rührendes Andenken an eine Liebe, die längst gestorben ist. Das ist doch Ihr Hochzeitsgeschenk an Juliette, nicht wahr? Sehr richtig. Diesmal ein Punkt für Sie, Lutz. Die Unterhaltung wird vielleicht sogar noch spannend. Ja, das sagte ich Ihnen doch. Hat sie Ihnen das wirklich gegeben? Ich meine, können Sie mir beweisen, dass Sie es ihr nicht gestohlen haben? Aber das ist doch sehr einfach. Sie können sich ja denken, dass ich auf diesen Einwand gefasst war. Das Collier verdankt seine Schönheit hauptsächlich der Klarheit seiner Linien und seiner schlichten Ausführung. Es besteht nur aus einem einfachen Platinring, an dem ein Diamant hängt. Ein guter Fachmann könnte es nach einer Fotografie kopieren, ohne das Modell vor Augen zu haben. Sehr richtig. Ja, und das Stück, das Sie da in Ihren Händen halten, ist eine Kopie. Ich muss sie morgen Ihrer Frau zurückgeben und erhalte dafür dann das Original als erste Rate meines Honorars. Dieser Schmuck liegt, wenn Juliette ihn nicht trägt, in ihrem Safe. Daher muss er aus Gründen der Vorsicht durch einen falschen ersetzt werden, damit Sie sein Verschwinden nicht bemerken. Das ist raffiniert. Also können Sie ja leicht nachprüfen. Das echte Collier trägt auf der Rückseite neben dem Schloss Ihre vier Initialen und das Datum Ihrer Eheschließung. Auf diesem hier befindet sich keine Gravierung. Das tatsächlich, es stimmt. Ja. Wenn Sie erlauben, dann nehme ich es wieder an mich. Ich bin ein Profi, Monsieur Spinali. Eine Bitte, zweifeln Sie nicht mehr daran. Es fehlt nicht mehr viel und ich glaube Ihnen. Trotzdem kommen Sie mir ein wenig zu intelligent vor für so ein niedriges Henkersamt. Ich hatte Sie mir nicht so vorgestellt. Nein? Nein? Ach, wie stellen Sie sich denn einen Mann vor, der bei einem einzigen Geschäft 1 Million Franc verdienen will? Ja. Steuerfrei. Beim Anlagekapital von ungefähr 9000 Franc. 1 Million? Ich stelle mir vor, er hat seinen Preis haargenau kalkuliert und er hat etwas zu verkaufen, das eine runde Million wert ist. Andernfalls hätte er seine Mühe und seine Zeit verschwendet. Richtig. Also, Monsieur Lutz, was haben Sie zu verkaufen? Ihren eigenen Tod. Meinen eigenen Tod? Tja. Sie haben die Partie mit einem glänzenden Zug eröffnet. Das muss ich unumwunden zugeben, aber jetzt fürchte ich doch, enttäuscht zu werden. Summa summarum bezahlt meine Frau Sie, um mich zu ermorden, und ich soll Sie bezahlen, damit Sie mich leben lassen? Sieht so Ihr Vorschlag aus? Schade, ich erwartete mehr Erfindungsgeist von Ihnen. Mein Vorschlag ist nicht ganz so einfältig, obgleich Erfindungsgeist keine so große Rolle spielt, wie Sie erwarten. Na, da bin ich gespannt. Weit mehr als Fantasie leitet mich das exakte Wissen um reale und nachgeprüfte Tatsachen. Sie sind ruiniert. 24 Betrugsanzeigen laufen gegen Sie. Ein Gerichtsverfahren ist eingeleitet, das Sie noch vor Monatsende ins Gefängnis bringen wird, falls Sie nicht kurzfristig fast 10 Millionen Franc auf die Beine stellen. Sie werden sie nicht auftreiben. Alle Ihre Verbündeten lassen Sie fallen. Ihre Gegner werden täglich mehr und blutgieriger. Und Ihre Frau hat gerade einen Killer gedungen, um Sie umzubringen. Sie sind in einer völlig hoffnungslosen Lage. Es gibt keine hoffnungslose Ach, Lage. Ach, flüchten Sie sich doch nicht in einen oberflächlichen Optimismus. Das ist Ihrer doch unwürdig. Hören Sie doch schon auf. In Wirklichkeit sind Sie in derselben Lage wie ein Mann, der die Wahl hat, entweder den Templerschatz unter seiner Garage zu entdecken oder sich eine Kugel in den Kopf zu schießen. Nun, er kann immer noch Hacke und Schaufel nehmen und den Boden seiner Garage umgraben. Aber ich glaube, da habe ich eine bessere Idee, Monsieur Spinali. Und da bin ich aber gespannt. Sie ist übrigens haargenau die von Juliette. Hm? Der Tod. Der Tod ist eine Lösung. Eine Lösung für alles. Er allein kann sofort und für immer die Tätigkeit des Gerichts einstellen. Er allein kann Sie ein für allemal vor Ihren Gläubigern schützen. Er allein kann Sie ohne Risiko von Ihrer Frau für immer befreien. Dann geben Sie doch zu, sicher haben Sie auch in den letzten Wochen daran gedacht, ins Ausland zu fliehen. Hm? Südamerika ist doch klassisch für einen Geschäftsmann, dem die Katastrophe droht, nicht wahr? Man sammelt ein paar Brocken des Kuchens und man rettet sie vor den Klauen des Gerichtsvollziehers. Mit einem Sprung über die Grenze entgeht man dem Untersuchungsrichter. Und was macht man damit? Man löst nichts. Man vegetiert stumpf dahin, ständig bedroht von der Ausweisung, bis das Geld aufgebraucht ist. Und in ein paar Monaten ist man ein erledigter, ein verfemter Mann. Und unter solchen Bedingungen ist Flucht das schlimmere Übel. Aber ich kann dafür sorgen, dass sie für tot gelten. Legal tot. Innerhalb 48 Stunden und völlig gefahrlos. Wenn die Leiche nicht gefunden wird, ist man nicht legal tot, sondern gilt als verschollen. Keine Sterbeurkunde ohne Totenschein. Ich bin kein Jurist, aber ich weiß das. Ich habe nämlich des Öfteren im bürgerlichen Gesetzbuch geblättert. Ach, haben Sie? Habe ich, ja. Habe ich. Dann haben Sie aber nicht sorgfältig genug geblättert. Meinen Sie? Nein. Sonst hätten Sie eine Ausnahme von der Regel entdeckt. Sie betrifft Seeleute und Reisende, die auf offenem Meer verschwunden oder bei einem Flug infolge Zerstörung des Luftfahrzeugs verschollen sind. Für diese bestimmt das Gesetz eine sogenannte Todeserklärung. Buch 1, Abschnitt Römisch 2, Titel Römisch 4, Paragraph 87 bis 92. Übermorgen sind Sie tot, im Sinne des Gesetzes. Und Sie verlassen Frankreich mit kompletten falschen Ausweisen, Geburtsurkunde, Universitätsdiplom, Führerschein. Und Pass. Und Pass, eingeschlossen. Mhm. Ja. Dazu ein kleines Zehrgeld von 2 Millionen Franc, das Ihnen helfen wird, sich in Ihrem neuen Vaterland weniger fremd zu fühlen. Tja, das ist es, was ich Ihnen zu verkaufen habe, Mrs. Spinali. Jetzt sagen Sie mir mal ehrlich, ob das nicht 1 Million wert ist. Kann Ihnen nicht sofort antworten. Muss diesen Kostenvoranschlag im Einzelnen prüfen. Bitte? Vielleicht ist es 1 Million wert, vielleicht aber auch nicht. Vorläufig tragen Sie nur eine Idee vor. Wer sagt Ihnen, dass ich sie nicht schon selbst gehabt habe? Das ist nicht neu, wissen Sie. Na, ich habe ja auch nicht behauptet, es sei neu. Ich weiß, dass diese Idee nicht neu ist. Es ist gut möglich, dass Sie sie vor mir gehabt haben. Ich würde Ihnen vorschlagen, nicht lange darüber zu diskutieren. Dazu haben Sie keine Zeit. Hauptsache ist doch, dass ich jetzt schon über alle Mittel verfüge, um diesen Plan zur Ausführung zu bringen. Monsieur Spinali, prüfen Sie mein Angebot bis ins Kleinste. Mehr verlange ich gar nicht. Das ist meine sicherste Chance, das Geschäft abzuschließen. Beschreiben Sie mir doch mal in großen Zügen das Unternehmen. Für ein paar Tage können Sie sich noch frei bewegen. Kommissar Simonat hat Ihnen bisher nur offiziös geraten, sich ihm zur Verfügung zu halten und ihn zu unterrichten, falls Sie den Wohnort verlassen. In seinen Augen kämpfen Sie bis zum Äußersten um Ihre Rehabilitierung. Das entspricht ja übrigens der Wahrheit, denn Sie haben alles dafür aufs Spiel gesetzt. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Na, hören Sie mal, nun träumen Sie doch nicht länger, Monsieur Spinali. Das letzte Wort hat heute Morgen der letzte Notar an der Côte d'Azur gesprochen, der Ihnen noch nicht den Rücken gedreht hatte. Und dieses Wort war Nein. Seit heute früh ist es hoffnungslos, das können Sie doch nicht mehr leugnen. Alles bricht um Sie zusammen. Die Banken haben ihre Türen vor Ihnen verschlossen. Selbst ein obskurer Wucherer würde Ihnen keine 1000 Francs mehr zu 25% Zinsen leihen. Ihr Haus hier ist mit Hypotheken belastet, bis zu den Wandfliesen in der Küche, bis zum Kies im Garten. Was können Sie denn noch herausschlagen? Den Schmuck von Juliette? Die hasst sie doch viel zu sehr. Sonst hätte sie ihn schon hergegeben, als vor 1 Monat noch ein paar 100.000 Francs ausgereicht hätten, sie zu retten. Wollen Sie Ihren Wagen verkaufen, Ihren letzten Wagen? Sie brauchen 10 Millionen. Wollen Sie versuchen, einen Waldbrand mit einer halben Flasche Mineralwasser zu löschen? Monsieur Spinali, gehen Sie auf mein Angebot ein. Vielleicht. Morgen früh melden Sie sich bei Simonat. Verkünden Sie ihm. Den größten Teil der Kredite hätten Sie beisammen. Verschiedene Klagen wären bereits zurückgezogen. Es bliebe Ihnen nur noch ein letzter Schritt zu tun, ein dickes Geschäft in Korsika. Korsika? Ja, Korsika. Diese Lüge ist doch glaubhaft. Sie haben Beteiligung in Calvi und Saint-Florent gehabt. Sie müssten schleunigst nach Bastia reisen und Sie wollten den Kommissar nur davon unterrichten. Dann wird er nicht anders können. Er muss Sie diese Reise unternehmen lassen. Auf jeden Fall hat er noch keine Möglichkeit, Sie daran zu hindern. Und dann? Dann kratzen Sie alles flüssige Geld zusammen und alle frei verkäuflichen Inhaberpapiere, die Sie bei der Hand haben. Allein aus der Einlage der Gläubiger können Sie noch etwa über 2,5 Millionen Francs verfügen. Na, das stimmt heute nicht mehr. Ich habe schon den größten Teil zurückgezahlt. Bitte doch keine Unwahrheiten. Ich bin doch informiert. Sie haben einen Aufschub von 3 Wochen erreicht, um die Kläger zu entschädigen, und Sie haben bisher nichts ausgeschüttet. Seit 2 Wochen haben Sie sich hart geplagt, um das Schlimmste zu verhüten, und das ist Ihnen misslungen. Aber bis Ende dieser Woche verfügen Sie noch über etwas mehr als 3 Millionen. Oh, 3 Millionen. Naja, soweit ich das weiß. Und ich bleibe sicher noch unter der wirklichen Hören Zahl. Hören Sie, Lutz. Nein, lassen Sie mich doch mal endlich ausreden. Ich habe meine Gebühr auf 1 Million angesetzt. Und das scheint mir ein vernünftiges Honorar zu sein im Vergleich zu der Arbeit, die ich leiste und zu den Vorteilen, die das Unternehmen Ihnen einbringt. Ich weiß, es ist Ihnen ohne weiteres möglich, diesen Preis zu zahlen und noch mehr als das Doppelte für sich zu behalten. Das sage ich Ihnen ganz klar und deutlich. Und jedes Feilschen würde unserer Unterhaltung unwiderruflich ein Ende setzen. Hören Sie zu, Lutz. Wir beide sind zu gewitzt. Wir können darauf verzichten, einander übers Ohr zu hauen. Einverstanden. Gut, ich falsche nicht. 1 Million für Sie, wenn das Geschäft geschlossen wird. Hm. 2 Bedingungen. Sie übernehmen alle Unkosten. Und Sie werden erst in der letzten Sekunde bezahlt, wenn ich die Unternehmung für gelungen ansehe. Hm? Einverstanden, ich nehme an. Nun gut. Kommen wir auf Ihr Szenario zurück. Ich raffe das Geld zusammen. Und dann? Dann kümmere ich mich um den Rest. So. Jetzt stellen Sie mir alle Fragen, die Sie wollen. Ich werde jede einzelne beantworten. Dann beantworten Sie mir zunächst einmal folgende Frage. Was wird in diesem Zusammenhang aus Ihrem Plan mit meiner Frau? Ja, Sie können sich nicht selbst wegzaubern und dabei Ihre Frau außer Acht lassen. Das wäre zu gefährlich. Mhm. Sie haben den Fehler begangen, ihr den Ernst ihrer Lage zu verheimlichen. Noch heute glaubt sie, dass sie nur durch einen Engpass müssen. Aber wenn sie erfährt, dass die Erbschaft aus nichts als Schulden besteht, ja, dann wird sie bestimmt argwöhnisch. Wo sie sich auch immer aufhalten, ihre Frau wäre eine ständige Bedrohung für sie. Als meine Mordkomplizin dagegen, oder im Glauben es zu sein, wird sie ihr ganzes Leben lang schweigen. Ja, das ist nicht dumm, das ist wirklich gut überlegt. Und außerdem kassiere ich bei ihr einen zusätzlichen Profit. Es wäre doch falsch von mir, ihn zu verschmähen. Wie viel zahlt sie Ihnen, damit sie Witwe wird? 200.000 Franken. Meine Frau hat schon immer über meine Verhältnisse gelebt. Ein Viertel bei Auftrag, den Rest bei Lieferung. Ich werde von ihr also nicht die ganze Summe kassieren. Was nicht unbedingt mein Schade ist. Zwei Gründe habe ich schon genannt, warum ich zuerst den Vertrag mit Ihrer Frau geschlossen habe und dann zu Ihnen gekommen bin. Und jetzt werde ich Ihnen noch einen dritten nennen. Ob Sie ihn für stichhaltig halten, das ist Ihre Sache. Sie werden bei einem Unfall ums Leben kommen. Was für ein Unfall? Flugzeugunfall. Damit Ihr Tod beglaubigt wird und offiziell auf einer Totenliste erscheint, müssen wir Spuren hinterlassen. Hm? Da Ihre Leiche nicht auffindbar ist, könnte Ihren Tod nichts besser glaubhaft machen als die Tatsache, dass Juliette mit Ihnen tödlich verunglückt ist. Sie sind ein ganz schöner Schweinehund. Ja, es reicht. Was wollen Sie? Man muss mit seiner Zeit gehen. Setzen Sie sich, Lutz. Danke. Wir haben über einige Fragen miteinander zu reden. Ja. Ich habe Sie gestern Abend um 12 Stunden Bedenkzeit gebeten. Ich glaube, ich habe jetzt unseren Fall unter allen Gesichtswinkeln geprüft. Es gibt mehrere Punkte, die mich nicht befriedigen. Wir werden also alles noch einmal durchgehen. Ich möchte ein paar Änderungen vornehmen und mir einige Garantien verschaffen. Na, entweder sind Sie einverstanden oder aber es geht nichts mehr. Es heißt ja oder nein. Ich höre. Zunächst einmal wollen Sie das Flugzeug selbst steuern. Ja. Sie behaupten, Sie besitzen einen Pilotenschein. Ja. Na, ich habe ihn nicht gesehen. Bitte, den können Sie sehen. Ein Stück Papier ist kein Beweis für mich. Nun aber soll ein gewagtes, sogar gefährliches Manöver durchgeführt werden. Und ich kann das Risiko eines echten Unfalls nicht eingehen. Also will ich eine Probe Ihrer Flugkunst sehen, bevor ich einsteige. Sehr gut, kein Einwand. Ich werde vor Ihren Augen allein mit dem Flugzeug eine Runde drehen, bevor Sie selbst darin Platz nehmen. Gut. Punkt 2. Ja. Wir sollen an einem einsamen Strand landen. Sie sagen, Sie kennen ihn. Nehmen wir es an. Ich kenne ihn. Na gut, ich nehme es an. Das scheint mir aber riskant, besonders weil es noch nicht ganz Tag sein wird. Aber gut, ich gebe Ihnen nach. Was mich mehr stört, ist Ihre Idee, das Flugzeug mit einem Boot aufs Meer zu ziehen. Sie können schöne Worte machen, Monsieur Lutz. Als ich Ihnen gestern zuhörte, kam ich mir wie im Kino vor. Schwierigkeiten scheint es keine bei Ihnen zu geben. Heute Morgen genügt mir Ihre Versicherung nicht mehr. Ich brauche eine ausführliche Beweisführung. Ja, ich verstehe Sie. Mir geht es übrigens ebenso. Ich habe nicht mehr Anlass, Ihnen blindlings zu vertrauen, als Sie mir. Zum Beispiel erklären Sie, Sie werden mich bezahlen, wenn das Unternehmen geglückt ist. Gut. Hm? Bis dahin soll mir Ihr Versprechen genügen und damit soll ich mich abfinden. Wenn alles gut geht, werden Sie bezahlt, keine Sorge. Aber ich habe gesagt, ja oder nein, Sie sind es, der verkauft, ich bin es, der kauft. Also, wie wollen Sie das Flugzeug aufs offene Meer bringen, ohne dass es kennt? Nein, wir schleppen es nicht aufs offene Meer, sondern nur ein paar hundert Meter vor die Küste. Wieso? Die Jodel wiegt weniger als ein Kleinwagen. Wir werden sie auf 2 Schlauchbooten verteuen, wie auf einem Rettungsring, und ihn später die Luft rauslassen. Mhm. Unser Vogel wird schwimmen, haben Sie keine Angst. Ja, und dann stecken Sie ihn in Brand. Aber wer sagt Ihnen, dass er nicht versinkt, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen? Nein, nein, nein, ich stecke ihn nicht in Brand, ich lasse ihn explodieren. Ja, wieso das denn? Damit auf der Wasserfläche mehr Trümmer als genug hinterbleiben. Vor allem Treibstoff. Außerdem ist an der gewählten Stelle das Wasser nicht mehr als, na sagen wir mal, 30 Meter tief und bei Unglücksfällen schickt man Taucher hinunter. Glauben Sie mir, ich habe meinen Plan gewissenhaft ausgearbeitet und ich bin ebenso sehr daran interessiert wie Sie, dass er peinlich genau durchgeführt wird. Ja, gut, gut, gut, gut. Aber die Rettungsmannschaft, wie können die wir Bestimmungen sicher sein, dass... Entschuldigen Sie, die Bestimmungen für den Luftverkehr sind sehr streng, Monsieur Spinali. Wir werden in Bastia erwartet, nachdem Nizza dort unsere Ankunft gemeldet hat. Das ist Vorschrift. Ich habe unseren Stundenplan sorgfältig berechnet. Glauben Sie mir das? Die ersten Rettungsmannschaften, die werden nach frühestens um 8.15 Uhr, aber spätestens um 10.30 Uhr nach uns suchen. Das ist früh genug, um garantiert Unfallspuren zu finden und lässt uns Zeit genug, uns in Richtung Golf Juan abzusetzen. Und Sie werden unter Ihrem neuen Namen in der Boeing nach New York sitzen, noch bevor die Rettungsmannschaft wieder an Land ist. All das ist auf die Minute abgestoppt wie ein Apollo-Programm. Ja, sei es drum. Also gut, das steht. Okay. Jetzt möchte ich auf diesen Helfershelfer zurückkommen, den Sie beanspruchen. Ja? Ein Komplize mehr ist ein zusätzlicher Zeuge. Es fällt mir sehr schwer, diese Idee zu akzeptieren, Lutz. Ich verbürge mich für diesen Mann. Ich kenne ihn schon lange. Und Ihr Gesicht würde ich ja nicht zu sehen kriegen durch den Fliegerhelm und die Brille. Ich sehe nicht, wo da die Gefahr liegt. Wie ich Ihnen gestern Abend schon sagte, finden Sie jemanden, der geeigneter ist, und ich verzichte auf ihn. Aber wir brauchen einen Mann, der das Boot hinschafft und auf uns wartet. Und es muss ein tüchtiger Seemann sein. Denn es handelt sich um eine zweifache Überfahrt. Innerhalb von 9 Stunden. Glauben Sie mir, ich würde lieber alles allein machen, aber ich sehe keine andere Lösung. Also gut. Wenn es wirklich notwendig ist, soll es mir recht sein. Aber abgemacht, Sie zahlen ihn. Ja, ich bezahle ihn. Haben Sie heute früh mit meiner Frau gesprochen? Ja. Sie hat ihr Collier verkauft und von mir die Kopie zurückbekommen. Übrigens habe ich ihr einen Restbetrag kreditieren müssen. Sie hatte nur 45.000 Francs bei sich, statt der abgemachten 50.000. Ich fürchte, Monsieur Lutz, die fehlenden 5.000 sind für Sie verloren. Ja, das fürchte ich auch. Ich habe in den letzten Stunden viel an Juliette gedacht und daran, dass sie meinen Tod glaubhaft machen soll. Dies setzt also voraus, dass sie in der Nähe der Unfallstätte gefunden wird. Das müssen Sie arrangieren. Das werde ich arrangieren. Ja, und wie wollen Sie da vorgehen? Das will ich Ihnen nicht verschweigen. Ihre Frau ist bekannt, dass ein fingiertes Flugzeugunglück vorgesehen ist und dass sie an dem Flug teilnimmt. Hm? Ich habe Sie leicht davon überzeugen können, dass Ihre Anwesenheit an Bord für Sie das beste Alibi ist. Sobald wir das Flugzeug verlassen haben, werde ich mich ein paar Minuten mit ihr beschäftigen. Wir müssen darauf gefasst sein, dass man eine Autopsie vornimmt. Da muss mehr was in ihrer Lunge gefunden werden. Sie denken an alles. Ja, das versuche ich. Darum werden wir eine Schwimmweste verpassen, ohne die Tragriemen einzuhaken. Wieso das? Dann wird man vermuten, sie hätte sie überstürzt angelegt. Und die Polizei wird zu dem Schluss kommen, sie sei durch den Schock bewusstlos geworden und ertrunken, obwohl die Weste sie an der Oberfläche gehalten hat. Sie denken wirklich an alles. Nun erklären Sie mir nur noch, was die Polizei daraus schließen wird, wenn sie am Strand die Spuren des Fahrgestells feststellt. Nein, bemühen Sie sich nicht. Sie ertappen mich nicht bei einem Fehler. Das gefällt mir übrigens, mit welcher Sorgfalt Sie die Umstände in allen Einzelheiten prüfen. Das ist für mich selbstverständlich. Ich habe auch an die Landespuren gedacht. Bin ich gespannt. Da das Flugzeug nicht mehr benutzt werden soll, brauche ich nicht besonders vorsichtig zu sein. Hm? Ich werde also sehr abrupt aufsetzen müssen und eine Spur von 100 Metern wird unvermeidlich sein. Eben, ja. Ein gewöhnlicher Rechen, den ich vorsorglich mitnehmen werde, genügt, um in 15 Minuten alle Radspuren im Sand zu beseitigen. Welche Unfallursache wird man aufgrund der Flugzeugtrümmer annehmen? Blockierung des Höhensteuers. Das ist eine ziemlich seltene Panne, aber sie ist schon vorgekommen und sehr leicht vorzutäuschen. Na, sehr gut. Bis hierher haben Sie gute Arbeit geleistet. Ich möchte nur hoffen, dass die Praxis genauso präzise abläuft wie die Theorie. Um welche Zeit brechen wir auf? Wir starten um 6 Uhr. Hm? Ich werde Sie 4:45 abholen. Warten Sie, hier ist die Karte meines Hotels. Mit der Telefonnummer. Wenn es nötig sein sollte, können Sie mich ab 19 Uhr dort erreichen. Am Nachmittag muss ich mich um die letzten Vorbereitungen kümmern. Aber rufen Sie mich nur an, wenn es absolut notwendig ist. Wir wollen nicht unnötig auffallen. Ich selbst werde mich vor morgen früh nicht mehr melden. Gut, vorgemerkt. Eine Kleinigkeit noch. Ja. Wenn Sie korrekt sind, werde ich es auch sein. Aber wenn ich den geringsten Versuch einer Hinterlist, eines Falschspiels merken sollte, würden Ihnen schwierige Augenblicke bevorstehen. Ich weiß, wie ich schwierige Augenblicke durchstehe, wenn welche auftreten. Und ich gebe Ihnen das Kompliment zurück, Monsieur Spinali. Sollten Sie einen boshaften Hintergedanken haben, Lassen Sie ihn fahren. Das wäre klüger. Auf morgen, Lutz. Den Weg kennen Sie. Ja. Auf morgen, Monsieur Spinelli. Auf morgen. Du kannst kommen. Vorsicht, das Fenster steht auf. Also? Was hältst du davon? Schwer zu sagen. Er scheint tüchtig und selbstsicher zu sein. Er bietet uns eine Chance und ich verstehe, dass du zugreifen willst. Nur können wir ihm vertrauen? Es geht nicht darum, dass wir ihm vertrauen, sondern darum, dass wir so vorsichtig wie irgend möglich vorgehen. Oh, Gilbert, ich habe Angst. Es gibt doch keinen Grund, warum sich nicht alles nach Plan abspielen sollte. Ich bin entschlossen, Marie-Claude. Allein würde ich vielleicht noch zögern, aber für dich, für uns, nehme ich das Risiko auf mich. Und du? Hast du gut überlegt? Ich meine, bist du sicher, dass du es nicht bereuen wirst? Ich sag dir es doch einmal. Was ich dir biete, ist das Exil. Du musst alles aufgeben. Alles aufgeben hieße für mich, dich zu verlassen. Fangen wir nicht wieder damit an, Chéri. Ich habe keine Angehörigen. Das bisschen Kleidung und die paar Gegenstände, von denen ich mich nicht trennen möchte, gehen in 2 Reisekoffer hinein. Du bist das Einzige, woran ich hänge, das weißt du. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Marie-Claude. Oh, ich wünschte, es wäre morgen Abend. Morgen Abend kommt schnell, Chérie, und ich treffe dich zur verabredeten Zeit. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen zu mir, wie ich zu dir. Heute Abend gegen 10, wenn ich alles erledigt habe, bringe ich dir den Schlüssel. Keine Sorge, alles geht gut aus. Morgen Abend sind wir frei und reich. Glaub mir. Ich glaube dir, Chérie. Wir kommen in Sicht der Küste. Sehen Sie da, ein bisschen weiter links. Das ist der Leuchtturm von Antibes. Keine 3/4 Stunde mehr und wir gehen an Land. Es ist jetzt 20.39 Uhr, es wird fast dunkel sein. Sie werden keine Mühe haben, unbemerkt durchzukommen und Sie werden rechtzeitig auf dem Flugplatz sein. Fordern Sie trotzdem Ihren Spießgesellen auf, seinen Motor mir aufzudrehen. Ich will mich nicht beeilen müssen, um nach Nizza zu kommen. Du kannst ein bisschen mehr zulegen. Ja, ich kann okay. Das Benehmen von diesem Kerl nicht leiden. Er hat den ganzen Tag keine 3 Mal den Mund aufgemacht. Und diese Motorradbrille über dem blauen Kopfschützer sieht nach Raubüberfall auf eine Bankfiliale aus. Er hat seinen Teil Arbeit geleistet. Das ist alles, was wir von ihm verlangt haben. Und ich habe darauf bestanden, dass er sein Gesicht vermummt, genau wie Sie sich maskiert haben. Je weniger man sich kennt in so einer Interessengemeinschaft, desto wohler ist einem. Regeln wir jetzt die letzten Einzelheiten. Haben Sie die restlichen Papiere? Ja, sie sind in diesem Umschlag. Zeigen Sie hier. Ist alles in Ordnung, keine Sorge. Zusätzlich zu der Geburtsurkunde, die ich Ihnen gestern gegeben habe, ist ein kompletter Satz neuer Papiere. Sie sind Schweizer Bürger. Schweizerischer geht's nicht. Und ich habe Sie auch einen Jagdschein machen lassen und ich habe den Dr. Jur beigefügt von der Universität von Lausanne. Das scheint mir in Ordnung zu sein. Ich denke, Sie können das Unternehmen jetzt als gelungen betrachten. In Wirklichkeit ist es bereits seit 17 Uhr soweit. Das Radio hat nämlich angekündigt, die Rettungsmänner haben die Leiche ihrer Frau gefunden und sie rechnen nicht mehr mit weiteren Überlebenden. Jetzt, wo es Abend wird, werden Sie die Suche einstellen und Sie gelten für tot. Ich habe meinen Vertrag erfüllt. Ich werde meinen erfüllen. Neben meinen beiden Koffern die Aktentasche, die ist für Sie. Aha. Sie erlauben doch, dass ich das nachprüfe. Ja, prüfen Sie nach. Sie verdammter Sauherr! Hören Sie gut zu, Lutz. Auch ich schieße sehr genau. Lassen Sie Ihre Hände, wo Sie sind, sonst knall ich Sie ab. Sorel? Sorel? Nehmen Sie das Gas weg. Los, gehorchen Sie. Was soll das? Mund halten! Jetzt rede ich. Ja, Prospekte, Lutz, das ist alles, was meine Aktentasche enthält. Es ist auch in den Koffern nichts drin als Pakete alter Zeitungen. Mein ganzes Geld ist im Schließfach der Flughafenhalle mit meinem Flugticket in die Vereinigten Staaten. Ich habe das schöne Uhrwerk Ihrer Zeitbombe demontiert. Und jetzt werde ich die Zeit einstellen. Sorel! Nehmen Sie Ihre Brille und die lächerliche Pudelmütze ab, damit ich Ihre dreckige Visage von nahem sehe. Soll ich? Mach ich. So. Es hat lange gedauert, bis ich alles begriffen hatte. Und beinahe hätte ich sogar zu spät begriffen. Erst gestern ist mir alles klar geworden. Fabien, Sorel und Simon Lutz, Komplizen von Anfang an. Seit 4 Monaten, als die ersten Gerüchte über meine geschäftlichen Schwierigkeiten umliefen. Juliette verführt durch den einen und gesteuert von dem anderen, um als Auslöser zu dienen. Ein grandioses Gaunerstück. Schließlich, in der Gewissheit, dass ich die Millionen bei mir habe, brauchen sie auch mich nur noch umzulegen, meine Leiche ins Meer zu werfen und sich das große Geld zu teilen. Das ist rühren Sie sich nicht, Lutz! Vergessen Sie nicht, dass ich eine gut zielende Waffe habe. Das sollten Sie am besten wissen, denn es ist Ihre. Erkennen Sie sie wieder? Ja, ich erkenne sie. Ja, Ihre Falle war sehr geschickt. Es hat nicht viel gefehlt und ich wäre hineingetappt. Aber jetzt habe ich das letzte Wort. Sie sind geschlagen. Glauben Sie? Mhm. Sie haben nur für mich gearbeitet. Und Ihr einziger Lohn wird eine Kugel in den Wanst sein. Sie hätten mir beinahe die Hand verbrannt, Monsieur Spinali. Auf so kurze Entfernung kann eine Platzpatrone einem die Haut abreißen, wissen Sie? Verflucht, Mann! Es war nur eine scharfe Patrone in meiner Pistole. Das restliche Magazin ist harmlos. Sonst hätte ich sie Ihnen nicht überlassen neulich Abend. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich denke an alles. So. Schmeißen Sie den Revolver weg. Mein Revolver ist scharf geladen. Sie werden nicht schießen. Ich habe kein Geld bei mir. Wenn Sie schießen, verlieren Sie 3 Millionen. Ich werde mir das Geld selbst abholen. Ein Schließfach wird mit einem Schlüssel verschlossen. Der trägt eine Nummer. Und diesen Schlüssel müssen Sie bei sich haben. Schießen Sie nicht. Aber doch. Ich werde schießen. Es sind 3 Millionen in Ihrem Gepäck und Sie gelten bei der Polizei schon als tot. Diese Gelegenheit ist doch zu günstig. Das müssen Sie ein. Schießen! Vermeer, komm, hilf mir. Durchsuchen wir ihn. Er hat den Schlüssel nicht bei sich. Woher? Woher weißt du das? Ich weiß es. Fabien? Fabien, chérie, endlich. Hallo. Ich habe solche Angst gehabt. Ist alles gut gegangen? Ja. Sind Sie alle drei tot? Ja. Das Warten hat mich ganz verrückt gemacht. Reisen wir ab, chérie, reisen wir schnell ab. Ich bin bereit, meine Koffer stehen da und seine auch. Ich habe ihn aufbekommen, ohne Gewalt anzuwenden. Sieh her, hier macht man den doppelten Boden auf. Es sind genau 3.260.000 Francs. Ich habe nachgezählt. Ich habe nie gedacht, dass das so wenig Platz braucht. Heute Nachmittag in der Flughafenhalle bin ich regelrecht in Panik geraten. Stell dir vor, ein junger Kerl schlich um die Schließfächer herum und kam plötzlich auf mich zu, gerade als ich die Tür auf hatte. Ich habe gedacht, mir bleibt das Herz stehen. Und? Er machte mir nur schöne Augen und ich bin ihn schnell losgeworden. Oh, Fabien, wie muss ich dich lieben, um all das mitzumachen? Ich liebe dich auch, Marie-Claude. Sag es noch einmal. Ich liebe dich. Wo steht dein Wagen? Vor der Tür. Ich wünschte, wir wären schon unterwegs. Lass uns gehen. Ja, laden wir das Gepäck ein. Ich bringe erstmal die Koffer runter und verstaue sie im Wagen. Mach du uns zwischen die Fensterläden zu. Ich bin zum Fenster gegangen, um die Fensterläden zuzumachen. Ich habe gesehen, wie er die Koffer verstaut hat. Dann ist er in den Wagen eingestiegen und ist mit Vollgas abgefahren. Ja. Da begriff ich, dass er mich betrogen hatte. Voller Wut rief ich sofort die Polizei an. Gelesen, bestätigt und unterschrieben. Wollen Sie an dem Text Ihrer Aussage noch etwas ändern? Nichts, Herr Kommissar. Ich nehme an, Sie sind sich klar darüber, dass dies ein schwerwiegender Fall ist. Die Tatsache, dass Sie Fabien Sorel angezeigt und seine Verhaftung ermöglicht haben, wird Ihnen zwar ein paar mildernde Umstände einbringen, aber man wird Sie als seine Komplizin betrachten. Das ist mir egal. Er hat mich verhöhnt und betrogen. Ganz gemein betrogen. Er soll dafür büßen. Ich will meine Rache. Unterschreiben Sie hier. Und jetzt werden wir sie einander gegenüberstellen. Ari, lassen Sie Sorel herein. Tabula rasa von Pierre Frachet, aus dem Französischen von Maria Frey, mit Herbert Bötticher als Simon Lutz, Hans Quest als Gilbert Spinali, Johanna Mertins als Juliette Spinali, sowie Robert Atzorn, Angela Röders und Rolf Illich. Regie Peter M. Preisler. Produktion Bayerischer Rundfunk 1976. Am kommenden Mittwoch steht das Hörspiel »Das Ding im Nebel« von Bodo Trabe auf unserem Programm. Am 6. April um 20.03 Uhr hier in Bayern 2. Weitere Informationen und den Hörspielpool mit zahlreichen Stücken zum Herunterladen finden Sie im Internet unter bayern2.de. Der König träumt von ihm. Die Unterredung ist zu Ende. Hörspielpool. Jede Zeit ist Hörspielzeit. BR-Produktionen zum Herunterladen unter bayern2.de. Hey, mach doch die Augen auf. Es ist schon lange hell.